kleine Blumen stehn, aus hellen blauen Augen sehn. Dir Bach, dir ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Blumen. Dicht unter ihrem Fensterlein, da will ich pflanzen die Blumen ein. Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Haupt zum Schlummern neigt. Ihr wisst ja, was ich mag. Ja, was ich meine. Und wenn sie tät die Äuglein zu und schläft in süßer lispelt als ein Traumgesicht ihr zu, vergiss, vergiss mein Licht. Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine. Schließt die früh die Laden auf, dann schaut mit Liebesblick hinauf. Ihr Tau in euren Eigenein, das Haus.